Achtung, bitte Ruhe, auf noch mehr. Nichts mehr auf der Welt ist scheinbar kein Problem. Am besten du bist kompliziert und unbequem. Die Frage meines Liedes ist da ziemlich klar. Ich such ein ganz normales Liebespaar. Nichts mehr auf der Welt ist scheinbar kein Problem. Am besten du bist kompliziert und unbequem. Die Frage meines Liedes ist da ziemlich klar. Ich such ein ganz normales Liebespaar. Man recherchiert und konstatiert und definiert höchst detailliert, was man bisher für Liebe hielt, war Irrtum. Wer nicht Psychologie studiert, liebt völlig falsch und antiquiert und konsultiert nicht einmal die Experten. Nichts mehr auf der Welt ist scheinbar kein Problem. Am besten du bist kompliziert und unbequem. Die Frage meines Liedes ist da ziemlich klar. Ich such ein ganz normales Liebespaar. Nichts mehr auf der Welt ist scheinbar kein Problem. Am besten du bist kompliziert und unbequem. Die Frage meines Liedes ist da ziemlich klar. Ich such ein ganz normales Liebespaar. Beziehungen von Mann und Frau, die kennt kein Mensch so ganz genau. Und wenn du jemand lieb hast, ist das schwierig. Im Fernsehen diskutieren schlau, dressierter Mann, dressierte Frau, man einigt sich, welch eine Problematik. Nichts mehr auf der Welt ist scheinbar kein Problem. Am besten du bist kompliziert und ganz unbequem. Die Frage meines Liedes ist da ziemlich klar. Ich such ein ganz normales Liebespaar. Denn auf der ganzen Welt nicht zwei, die Gott zusammenstellt, die rein und fröhlich einfach nur verliebt sind, bei denen Gottes Wort noch zählt, die Ehe später wirklich hält und deren Leben Vorbild ist für Liebe. Nichts mehr auf der Welt ist scheinbar kein Problem. Am besten du bist kompliziert und unbequem. Die Frage meines Liedes ist da ziemlich klar. Ich such ein ganz normales, christliches, fröhliches, undressiertes Liebes.